Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Schön, euch zu sehen und diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Ich denke, die meisten kennen mich nicht. Mein Name ist Heinrich. Das sind immer ganz gute Vornamen. Heinrich Engelhardt. Ich wohne seit 6 Jahren in Fintel. Dort wohnten meine Schwiegereltern und innerhalb dieser 6 Jahre mein Schwiegervater ist verstorben und dann mussten wir uns um Schwiegermuttern kümmern, weil die schon etwas älter natürlich sind und waren. Inzwischen ist letztes Jahr auch meine Schwiegermutter verstorben, sodass wir jetzt in Fintel wohnen, in dem kleinen Häuschen, in dem Hutzelhäuschen mitten in der Pampa, also nicht im Dorf, sondern etwas weiter. So sehr, sehr romantisch natürlich, wenn man keine Heizung hat und jeden Tag Holz hacken muss. Mein Arzt hat mal gesagt, ja, das ist ja romantisch. Ich sage, ja, wenn man Urlaub macht für 14 Tage, ist das romantisch. Aber wenn man dann immer jeden Tag Holz hacken muss, dann ist das nicht mehr ganz so romantisch. Aber es hält ja fit. Ja, meine Frau Hildegard ist ja auch glücklicherweise mit mir. Wir sind verheiratet, haben 3 Kinder, die alle erwachsen sind und verheiratet sind und 2 Enkel, also ein Enkel und eine Enkelin haben wir. Dann haben wir noch einen Hund, eine Katze, 5 Hühner, ein Hahn, 2 Gänse und 2 Laufenten und Mäuse. Also jetzt habt ihr einen Überblick über mich und mein Zuhause. Liebe Hoffnungsgemeinde, hören wir noch einmal die Worte der Ermutigung des Jakobus an die Freie Evangelische Gemeinde zu Schneverdingen. Seid geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist geduldig, bis sie empfängt den Frühregen und den Spätregen. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Gerade haben wir die Geburt Jesu gefeiert. Und in Jesaja 9,1 ist ja die Verheißung gegeben, wurde die Geburt vorausgesagt. Denn für uns ist ein Kind geboren und diese Geburt oder diese Verheißung und das, was dann geschehen sollte, trat ja unmittelbar nach dieser Verheißung ein, oder? Nee? Von der Verheißung bis zur Erfüllung, ihr Lieben, sind 700 Jahre vergangen. Das ist eine Zeit, ne? Die Gemeinde Jesu ist herausgefordert, nicht nur in der Erinnerung stehen zu bleiben. Wenn wir Weihnachten feiern, dann erinnern wir uns immer an etwas. Sondern die Gemeinde Jesu ist herausgefordert, nach der Menschwerdung Jesu, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und Pfingsten, das alles liegt hinter uns und dann ist die Frage, was nun? Zu was wird die Gemeinde jetzt herausgefordert, wenn sie nicht nur in der Erinnerung stehen bleiben will? Es ist ja gut, dass wir ein Kirchenjahr haben und dass wir Feste haben, die uns immer an etwas erinnern. Advent, Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Wir erinnern uns immer an etwas, was schon geschehen ist. Aber die Gemeinde Jesu, ich sag's nochmal, ist nicht herausgefordert, sich in der Erinnerung festzuhalten und darin zu wälzen, sondern die Gemeinde ist herausgefordert, geduldig auf das Kommen des Herrn zu warten, oder? Ich höre gar nichts. Also wir haben ja eine Verheißung. All die anderen Verheißungen, die unsere Feste des Kirchenjahres ausmachen, alle diese Verheißungen sind ja schon eingetreten. Deswegen erinnern wir uns. Hat denn die Gemeinde Jesu noch eine Verheißung, auf die sie wartet? Ja, genau. Von daher ist es also wichtig, dass wir als Gemeinde in unserem Gemeindeleben nicht nur in der Erinnerung leben, sondern dass wir herausgefordert sind, so sagt das Jakobus, geduldig auf das Kommen Jesu zu warten. Nach Weihnachten in dankbarer Erinnerung ist Geduld angesagt. Geduld ist ja nun nicht jedermanns Sache. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin der geduldigste Mensch auf der Welt. Kinder können zu Weihnachten kaum erwarten, die Geschenke auszupacken. Ungeduldig warten auch wir oft, dass sich Wünsche erfüllen. Manche Wünsche an das Leben braucht einen langen Atem und manchmal viel Geduld, zum Beispiel beim Supermarkt an der Kasse. Schneverdingen hat jetzt ja wieder einen neuen Aldi. Ne? Und ich habe das einmal so erlebt, habe ich gedacht, ja. Dann kommt jemand, ist hinter mir und ich merke, möchte gerne eigentlich, wagte aber nicht zu fragen, darf ich vor? Und die ganze Unruhe im Rücken. Und dann habe ich mich so zur Seite gestellt und habe gesagt, bitte, gehen Sie vor. Und während sie vorbeiging, habe ich gesagt, ich habe ewiges Leben. Dann guckt sie mich an. Hä? Und schon waren wir in einem Gespräch. Also ich habe Zeit, ich habe Geduld, ich habe ewiges Leben. Ne? Und es war interessant, wie dann ein humorvolles Gespräch sich an der Kasse entwickelte. Und da habe ich gedacht, siehste, wir tragen etwas in uns, das uns gelassen sein kann. Bitte gehen Sie vor, ich habe ewiges Leben. Besonders schwer, ihr Lieben, ist es, Geduld aufzubringen, auch als Glaubende, wenn Krankheit unser Leben bedroht, dann werden wir nämlich plötzlich zu Patienten, die sich gedulden müssen, oft auch bis zur Schmerzgrenze. Jakobus führt uns bei diesem Thema, wenn er sagt, ihr lieben Leute, Gemeinde Jesu, was liegt jetzt an? In all eurer Alltagsbeschäftigung seid ihr herausgefordert, vergesst es nicht. Lebt nicht einfach nur so dahin nach dem Motto, ich glaube an Jesus, solange wie ich lebe und wenn ich sterbe, dann bin ich ja bei ihm. So haben sich viele schon eingerichtet. Wir leben als Glaubende und müssen irgendwann einmal sterben. Und wenn wir sterben, dann haben wir im Gegensatz zu den anderen die lebendige Hoffnung, dass wir bei Jesus sind. Jakobus sagt aber nicht, ihr lieben Leute, wartet bis auf den Tod. Ich habe meine Kiste noch nicht bestellt. Wartet nicht bis auf den Tod, sondern euer Leben bis, falls ihr sterben solltet, lebt in der lebendigen Hoffnung der Erwartung, dass der Herr wiederkommt. Ich weiß, dass das bei manchen völlig schon aus dem Blick ist. Das christliches Leben bedeutet, mein Leben lebe ich mit Jesus bis zu meinem Tod und dann ist gut. Aber Jakobus sagt, Leute, wir haben eine Verheißung. Wir erwarten den wiederkommenden Herrn. Das kann heute passieren, das kann morgen passieren, das kann in unserem Leben passieren. Wir wissen es doch nicht, oder? Wenn etwas Lebendiges uns unterscheidet zu Menschen in der Welt, die Hoffnung, die haben ja auch irgendwelche Hoffnungen, dann ist es, dass wir unseren Herrn erwarten, dass er wiederkommt und die Gemeinde zu sich holt. Das ist doch herrlich, oder? Jakobus führt uns beim Thema Geduld mit einem Bauern auf das Feld. Nun lebe ich ja auch auf dem Lande jetzt. Er lässt uns ihm beim Arbeiten zusehen, zuerst, wie das so der Rhythmus ist in der Landwirtschaft. Zuerst wird gepflügt, dann wird gesät und dann, was kommt dann? Nicht die Ernte. Warten. Merkt ihr, ihr Lieben? So denken wir eben auch oft als Christen. Zuerst wird geackert, gepflügt, dann wird gesät und dann wollen wir das Ergebnis. Und zwar sofort. Nein, nicht pflügen, säen, ernten, sondern was das christliche Leben der Gemeinde Jesu ausmacht, ist pflügen, säen und warten. Ich hätte doch aber so gerne die Ernte schon. Dann warten. Auf den Frühregen, auf den Spätregen, natürlich auch auf die Sonne. Der Bauer wartet in Geduld, so sagt Jakobus. Und jetzt, ihr lieben Nichtbauern, dort in der Gemeinde, an die geschrieben wird, nehmt ihn euch zum Beispiel. Seid geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Jetzt dauert das ja schon so lange. Also Jesaja und Bethlehem, 700 Jahre. Naja, seit wann erwartet die Gemeinde Jesu das Kommen des Herrn? Knappe 2020 Jahre, ne? Das dauert und das dauert. Dann ist es ja so, das wird bestimmt noch ein bisschen länger dauern. Sehr wahrscheinlich nicht zu meinen Lebzeiten. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Und dann ist die Erwartung abgeflaut. Dann leben wir nur noch in der Erinnerung dessen, was war. Die Verheißung auf sein Kommen ist verblasst und wir leben bis zu unserem Tod. Und was wäre, ihr Lieben? Er kommt zu unserer Zeit. Scheibenkleister. Da ist etwas an lebendigem Feuer und Freude in unserem Christzeit abgekühlt und verloren gegangen, weil wir gar nicht, Jakobus muss die Leute damals schon sagen, hallo. Nicht der Tod ist die Ernte. Warte, warte. Bevor das noch kommt, könnte es sein, dass der Herr wiederkommt. Jens hat zu mir gesagt, na, können wir diese Adventskerzen noch anzünden? Es geht noch. Wenn wir es genau nehmen, ihr Lieben, dann leben wir als Gemeinde Jesu doch in der Adventszeit, in der Erwartung. Die hat ja für uns gar nicht aufgehört, selbst wenn diese Dinger beiseite geschafft werden. Die lebendige Erwartung, dass der Herr, unser Herr und Heiland, wiederkommt und dass die Verheißung, die noch aussteht, sich erfüllt. Ich glaube daran. Das ist ein wesentlicher und wichtiger Teil meines Glaubens und meiner Freude. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann weiß ich, ja, ich feiere den Herrn, nicht nur in der Erinnerung, sondern ich feiere den, der mich kennt und der wiederkommt. Der möchte, dass ich, Heinrich Engelhardt, bei ihm bin. Ich gehöre mit zur Braut Jesu. Es ist nicht nur in Fragen des Klimawandels, sondern auch in geistlichen Dingen gut, sich auf die Natur zu besinnen. Es gibt keine schnellen Lösungen. Und die Ernte kommt auch nicht gleich. Wachstum braucht Zeit. Die Früchte reifen heran, Pflanzen entwickeln sich. Und die Menschen, die die kostbaren Früchte der Ernte erwarten, lassen sich auf den Biorhythmus der Natur ein. Sie haben Geduld, sie leben aber in der Geduld, in freudiger Erwartung, nicht meckernd und knurrend. Jetzt ist das immer noch nicht aus der Erde. Und das dauert so lang. Und das Schiedwetter. Nee, ich weiß ja nicht. Ich hab geackert, ich hab gesät und nun muss ich warten, warten, warten, warten. Und tut sich immer noch nichts. Und ist immer noch nicht gekommen. Nein, Einer, der weiß, was er gesät hat und was an Verheißung auf ihn wartet, der ist in einer freudigen, geduldigen Erwartung. Wenn man freudig etwas erwartet, ist man zwangsläufig geduldiger. Ist die Freude weg, dann wird man miesepetrig. Nie, nicht immer stellen sich beim Thema Geduld gute Gefühle ein. Die Geduld, die Jakobus predigt, die er der Gemeinde empfiehlt, hat eine ganz andere Qualität. Geduld ist etwas, wofür es starke Herzen braucht. Geduld ist etwas für starke Herzen. Hören wir es nochmal. Jakobus sagt der Gemeinde zu Schneverdingen, seid geduldig und, jetzt kommt das und, und stärkt eure Herzen. Oh, das wird deutlich. Nur der kann wirklich in freudiger Geduld auf den Herrn warten, der ein gestärktes Herz hat. Ja, das gehört zum Glauben. Glauben ist nichts für schwache Herzen. Und Geduld auch nicht. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, sagt Jakobus. Stärken ist die Frage mit was? Doppelherz? Maria hilf? Oder was immer? Nein. Stärken, und darauf weist Jakobus hin, mit dem Wort Gottes. Stärkt euren Herzen mit der Verheißungen, mit den Verheißungen. Ich sage es in der Vielzahl. Weil es ja viele Verheißungen gibt, die unser Herz stärkt, die unseren Glauben ermutigt, die uns nicht miesepetrig macht oder auch nicht zaghaft und verzweifelt. Es gibt so vieles im Wort Gottes, das uns stärkt. Und Jakobus sagt, das ist eines der wichtigen Verheißungen, das Wort Gottes, mit dem stärkt doch euer Herz. Ihr habt ihr es vergessen? Der Herr kommt wieder. Er will euch holen. Ja, euch, dich auch. Stärken mit den Verheißungen des Wortes. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ja, wir haben es gerade gesungen, oder? Wir haben es gerade gesungen. Dein Wort, Herr, ist ein Licht auf meinem Weg. Ihr Lieben, wenn immer in irgendeiner Weise uns Schwachheit bedroht, dann stärkt euer Herz. Wir können einen geduldigen, fröhlichen Glauben nicht leben, ohne dass unser Herz gestärkt wird durch die Verheißungen des Wortes. Das Wort ist es, das unsere Herzen stärkt. Starke Nerven reichen da nicht aus. Ne? In der Erwartung, im Glauben reichen starke Nerven nicht aus. Es braucht das gestärkte Herz durch das Wort Gottes. Es gibt einen Bibelvers, den ich liebe. Ich meine, viele liebe ich, aber den liebe ich ganz besonders. Aus dem 2. Petrus 1,19, da heißt es, und wir haben umso fester, das prophetische Wort, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Sagt Petrus auch wieder. Achtet nicht, was der Engel sagt. Das ist uninteressant. Aber wenn ihr euch an etwas festmachen wollt, wenn ihr Sicherheit und Beständigkeit in eurem Leben braucht, dann guckt nach dem prophetischen Wort. Und ihr tut gut, darauf zu achten. Und eines der prophetischen Worte ist die Verheißung, dass der Herr wiederkommt. Da will ich dran festhalten. Bis dass der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wer aus tiefstem Herzen Gott vertraut, der hat ein starkes Herz. Der legt vertrauensvoll sein Leben in Gottes Hand. Menschen mit starken Herzen sehen gelassen in die Zukunft. Das schafft Vertrauen. Denn wir können uns immer auf ihn verlassen. Sich auf jemand verlassen bedeutet, ich verlasse mich. Ich habe so meine Vorstellung, ich habe meine Gefühle, ich habe meine Ängste, was immer auch, und ich habe meine Zweifel. Das bin ich. Und jetzt soll ich mich verlassen auf ihn. Das heißt, ich lasse den Heinrich hier stehen. Und das, was der Heinrich im Moment denkt und fühlt, ist uninteressant. Und ich verlasse mich auf ihn. Das, als mir das mal klar geworden ist, auf jemanden verlassen, heißt ja nicht, ich gehe jetzt da mit dem Alm und sage, wenn du mir helfen kannst. Sondern bewusst mal das, was für mich, was mich so beeinflusst, das stehen zu lassen. Mich verlassen auf ihn, was er mir zu geben hat. Also das finde ich genial. Wir können uns immer auf ihn verlassen. Menschen kommen und gehen, Gott bleibt, er ist ständig, ja beständig in unserer Nähe. Gelassenheit steigt aus der Tiefe unserer Seele auf und stärkt unser Herz. Ich weiß, Gelassenheit und Geduld, das kann man nicht erzwingen, das kann man auch nicht erpredigen und befehlen. Sie kommt immer von innen. Sie wächst wie eine kostbare Frucht, so sagt Jakobus. Nur Geduldige sind auch gelassene Menschen und damit auch genießbarer. Genießbare Menschen, weil sie sich verlassen können. Nur Geduld, Freunde, der Tag kommt. In Geduld muss man sich freilich üben. Und die Adventszeit, aus der wir gerade kommen, mit allen Traditionen, ist uns da ein gutes Beispiel. Geschenke werden erst am Heiligabend ausgepackt. Die Türchen im Adventskalender sollen nacheinander geöffnet werden. Die vier Kerzen auf dem Adventskranz sollen nur nacheinander angezündet werden, von Sonntag zu Sonntag. Also die Adventszeit stellt uns das schon ganz bildhaft vor Augen, was das bedeutet. So ist es mit dem Kommen, ihr Lieben, unseres Herrn. Also, noch ist nicht aller Tage Abend. Nur Geduld, Freunde. Der Tag kommt. Wann? Das haben ja andere schon viel, so viele schon ausgerechnet. Ich bin so tröstlich, dass wir da ganz gelassen sein können. Wie lange? Die Zeitspanne bis zu seinem Erscheinen ist, weiß niemand. Darum nur Geduld, Freunde. Der Tag kommt. Wir werden zur Geduld aufgefordert, aber was bedeutet das in der Praxis? Die Bedeutung des griechischen Wortes heißt drunter bleiben, also aushalten, durchstehen, bedeutet Geduld. Gemeint ist nicht klein beigeben, resignieren oder sich dem Schicksal überlassen. Christliche Geduld und christliche Hoffnung sind wie Geschwister, die immer gemeinsam auftreten. Hoffnung und Geduld sind Geschwister, die immer gemeinsam auftreten. Christen rechnen mit dem zweiten Kommen unseres Herrn. Das Alte geht, das Neue kommt. Darum gilt es, ihr Lieben, wir dürfen uns in Geduld fassen und in Geduld üben. Ist doch schön, ne? Herr, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Nein, wir dürfen uns darin üben. Eine schöne Aufgabe. Das geht, ihr Lieben, Geduld zu üben, geht nur gemeinsam. Das geht nicht einzeln. Es geht nur gemeinsam. Darum brauchen wir Gemeinde, darum brauchen wir einander. Auch Geduld miteinander, das sagt ja Jakobus auch. Habt Geduld miteinander. Wie lange? Na klar, bis uns der Kragen platzt. Oder? Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn der Herr ist nahe. Ihr Lieben, merkt ihr, das ist eine gemeinsame Aufgabe. Eine gemeinsame Aufgabe. Seid ihr geduldig und ihr stärkt eure Herzen, denn der Herr ist nahe. So, das ist meine Aufgabe an meinem Bruder und meiner Schwester in der Gemeinde, ihn immer wieder zu ermutigen, festzuhalten. Wenn ich merke, da ist jemand traurig oder er kommt mit sich nicht klar oder ist jemand krank. Leute, das ist doch so eine wunderbare Aufgabe, dass wir uns in Geduld üben dürfen und einander ermutigen und unsere Herzen stärken. Bah! Das ist doch mal was Herrliches für die Gemeinde Jesu. Das macht doch Sinn, da dabei zu sein. Weil ich weiß, der andere hat mich im Blick und ich habe den im Blick. Und einander, wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir gemeinsam spannend warten auf das, was da kommt. Und während dieses Wartens üben wir uns, indem wir einander unsere Herzen stärken. Durch das Wort der Verheißung. Halleluja. Das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich. Nur Geduld. Brüder und Schwestern, der Tag kommt. Christen im Wartestand. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meine Herzenstür verschlossen ist, weil du schon lange nicht mehr kommst. Oder wie war das? Irgendwie haben wir da was gesungen, ne? O komm, mein Heiland, Jesus, meine Herzenstür, der offen ist. Wer das singt, und längst das Kommen des Herrn abgeschrieben hat und nur noch auf den Tod wartet, der lügt. Nein, ein offenes Herz. O Heiland. Boah, diese frühe Erwartung, die uns so verloren gegangen ist, dass wir mit einer Begeisterung sagen können, ich lebe heute mit dem auferstandenen Herrn und ich erwarte ihn, wann immer er kommt, ich habe große Sehnsucht. Und zwar geduldig. Und dann will es mir manchmal unwillig, ungeduldig werden. Und dann kommt so eine liebe Schwester, klatscht mir so auf den Rücken und sagt, Geduld, Heinrich, der Tag kommt. Und vergiss nicht, was immer er zusagt, das hält er gewiss, oder? Boah, dass wir so aus der Adventszeit in die Adventszeit gehen, das finde ich toll. Der gestern geheilt hat, der wird wiederkommen und alle Wunden heilen. Der da gestern getröstet hat, der wird wiederkommen und alle Verwundeten trösten. Der gestern gestärkt hat, der wird wiederkommen und alle Schwachen stärken. Die Adventszeit, in der wir nach Weihnachten leben, hat also mit Geduld zu tun. Warten, erwarten und dann, wenn er kommt, ernten wir. Geduld und Warten fällt leichter, wenn ich weiß, wen ich erwarte, oder? Wenn ich weiß, wen ich erwarte, dann fällt Geduld leichter. Also die Tage hat der eine oder andere schon bei mir an der Tür geklingelt, den ich nicht erwartet habe. Dann habe ich gedacht, meine Zeit, wer klingelt denn jetzt? Wer stört mich in meiner Rentnerruhe? Im ersten Moment war da keine große Freude. Aber wenn ich weiß, unsere Kinder haben uns sich angesagt oder jemand anderes, wo man eine gute Beziehung hat, dann freut man sich drauf. Die haben doch gesagt, die wollten kommen. Wieso sind die noch nicht da? wenn wir bei Menschen schon so kribbelig sind, wieso sind die noch nicht da? Warum nicht dann beim Herrn, oder? Darum, liebe Hoffnungsgemeinde in Schneverdingen, liebe Freunde, Brüder und Schwestern, nur Geduld, der Tag kommt. Johannes schreibt uns am Ende der Offenbarung, und der Geist und die Braut, sie sprechen, wart noch ein bisschen, Herr Jesus, ich bin noch nicht fertig. Nee. Der Geist und die Braut ist wer? Die Gemeinde. Die beide sprechen in großer Sehnsucht, komme bald, Herr Jesus. Ja, komme. Maranatha. Liebe Hoffnungsgemeinde in Schneverding. Einmal, da kommt die Zeit. Amen. Einmal, da kommt die Zeit, wo alles neu beginnt, wo keine Krankheit, Krieg, Geschrei und keine Tränen sind. Und keiner wird mehr leiden und nicht hungrig sein, das Kind. Das wird ein ganz neuer Morgen für uns sein. Wird eine Welt voller Freude für uns sein. Einmal, da kommt die Zeit, wo Hass und Lüge stirbt. Der Mensch, der sagte, Gott ist tot, erkennt, dass er geht. Und Friede wird auf Erde sein, weil Liebe sie regiert. Das wird ein ganz neuer Morgen für uns sein. Wird eine Welt voller Freude für uns sein. Einmal, da kommt der Tag, wo sich erfüllt die Zeit. Und jeder, der auf Gott vertraut, macht sich für ihn bereit. Ein Lob, ein Lobgesang. Der Herrlichkeit, der Freiheit schwingt durch die Ewigkeit. Das wird ein ganz neuer Morgen für uns sein. Wird eine Welt voller Freude für uns sein. Ich möchte noch gerne mit uns beten, bevor es dann weitergeht. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass du unsere Herzen stärkst. Wir wollen dir danken, dass du uns eine wunderbare Verheißung gegeben hast, die das Dunkel, in dem wir uns manchmal befinden, so erhellen kann. Herr, dass wir uns nicht einander zusprechen müssen, Ohren steif, halt durch, wir haben da schon anderes durchgemacht, sondern dass wir einander uns ermutigen dürfen, in dem Wissen, dein Wort ist wahr, du lügst nicht. Und dass du kommst, deine Braut holst, die du so von Herzen liebst, wie die, du dein Blut gelassen hast und triumphierend auferstanden bist. O Herr, Heiland, ich danke dir. Wie könnten wir uns nicht freuen, nicht sehnsuchtsvoll mit dem Geist sprechen, komme bald, Herr Jesus. Lass uns neu in unserer ganz eigenen Adventszeit, lass uns neu diesen Blick haben für dich, der liebend auf uns zukommt, dass wir dich erwarten, Herr, in großer Sehnsucht, mit Geduld, mit Freude und gestärkten Herzen. Das wirke du durch dein Wort und durch deinen guten Heiligen Geist in unseren Herzen. Amen. Ich danke euch für eure Geduld. Ich weiß, ich habe länger gepredigt.